Nach dem Dämpfer für die deutsche Drossel kommen, da haben die Verbraucherzentralen jetzt auch Google einen Schuss vor den Bug gesetzt. Die Verbraucherschützer, die haben nämlich vor Gericht einen wichtigen Etappensieg gegen die Datenschutzklauseln von Google errungen. Das Landgericht Berlin hat an diesem Dienstag 25 Klauseln aus den Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen des Konzerns für ungültig erklärt. Martina Schulte aus unserem Webschau-Team fürs Netz, sicher ein Grund zu feiern, oder? Ja, da liegst du richtig. Also es gibt auf jeden Fall wieder neue Fans im Netz der Verbraucherzentralen. Netzpolitik zum Beispiel jubelt David gegen Goliath. Die Verbraucherzentrale Bundesverband hat ihre Steinschleuder ausgepackt und getroffen. Das Landgericht Berlin hat insgesamt 25 aktuelle Vertragsklauseln des US-Konzerns Google für rechtswidrig erklärt. Lass uns das doch mal genauer anschauen. Was sind das eigentlich für Klauseln? Ich habe ja bei meinem Google-Account bei den Nutzungsbedingungen einfach mal ein Häkchen gesetzt und mir ist jetzt eigentlich nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht koscher gewesen sein soll. Ja, es ist aber nicht so leicht zu bemerken, wie du gleich noch feststellen wirst. Das ist jedenfalls so, dass 12 Nutzungsbedingungen von Google, die enthielten, sagt der Bundesverband der Verbraucherzentralen, Formulierungen, die deine Rechte einschränken. Google hat sich zum Beispiel von dir das Recht einräumen lassen, die Nutzungsbedingungen einseitig zu ändern, ohne dich um Erlaubnis zu fragen. Mit deinem Haken hast du Google außerdem erlaubt, sämtliche in allen Google-Diensten wie Mail, YouTube oder Google Docs eingestellte Daten zu überprüfen, zu ändern, zu verknüpfen, und Google darf diese Daten theoretisch sogar löschen. Also das heißt, du könntest dir sowas vorstellen, dass Google jetzt zum Beispiel auf dein Smartphone geht und irgendeine App darunter löscht. Und der Clou ist, nur insofern es, Zitat, vernünftigerweise möglich sei, wirst du über so eine Aktion oder über irgendwelche anderen Änderungen bei Google informiert. Was man jetzt unter vernünftigerweise möglich zu verstehen hat, gute Frage. Aber es gibt halt noch mehr Probleme mit diesen ganzen Bestimmungen, denen du da mit deinem Haken zugestimmt hast, aha, ohne groß drüber nachzudenken. Aha, was? Ja, Google hat sich auch vorbehalten, gerätespezifische Informationen und Standortdaten zu erfassen, möglicherweise mal wieder, oder unter Umständen auch personenbezogene Daten aus den Diensten eben zu verknüpfen. Das heißt konkret? Das heißt, dass Google in erheblichem Maße Daten von dir erhebt, dass diese Daten miteinander verknüpft werden, dass ein Nutzerprofil von dir erstellt wird. Und du erklärst dich halt mit all dem einverstanden, also dass du mit so einer umfassenden Protokollierung deines Nutzerverhaltens auch rechnest. Und das Problem dabei ist, schreibt Thomas Stadler, der bloggende Rechtsanwalt, dass all das eben leider nicht sehr deutlich formuliert ist. Und genau das geht in Deutschland nicht. Er schreibt hier auf seinem Blog, das Datenschutzrecht geht von der Vorstellung aus, dass der Nutzer wissen muss, worin er einwilligt. Das ist bei den Bestimmungen von Google bereits deshalb problematisch, weil sie an vielen Stellen äußerst vage formuliert sind. Ja, eben. Ich höre von dir jetzt nur vernünftigerweise möglich, möglicherweise unter Umständen. Das ja, genau. Hört sich ja nicht unbedingt an, als wäre das sehr konkret, oder? Ja, deswegen argumentieren die Verbraucherschützer eben auch genau wie der Rechtsanwalt, dass diese vagen Formulierungen wie möglicherweise oder unter Umständen nicht mit deutschem Recht zu vereinbaren sind. Denn den Verbrauchern, dir und mir, bliebe, sagt der Bundesverband der Verbraucherzentralen, bliebe es, sei uns halt eben einfach unklar, was genau wann erfasst wird und miteinander verknüpft wird. Wie schön, dass das Landgericht Berlin das wohl auch so sieht. Aber wie werten denn die beiden Kontrahenten das Urteil? Also die Verbraucherzentralen sind natürlich ganz froh und stolz und die sagen halt, das Urteil sei ein wichtiges Signal an die IT-Unternehmen. Sie müssten in Sachen Datenschutz umdenken und deutsche Datenschutzbestimmungen und Verbraucherschutzvorschriften ernst nehmen. Google hat aber schon gesagt, dass sie also Berufung einlegen werden gegen das Urteil. Der Kommunikationschef von Google Nordeuropa, Kai Oberbeck, sagte, Zitat, wir sind davon überzeugt, dass unsere Nutzungsbedingungen und unsere Datenschutzerklärung im Einklang mit den entsprechenden Gesetzen sind und nicht nur das. Google ist auch der Ansicht, dass die Verbraucherschützer gar nicht befugt sind, gegen diese Datenschutzerklärung zu klagen. Und wieso das jetzt nicht? Das ist jetzt auch wieder so eine spezielle Geschichte. In Deutschland kann man nämlich nur klagen, wenn man von irgendwas betroffen ist. Und das, so argumentiert Google, wären jetzt in diesem Fall die Datenschutzbehörden und nicht die Verbraucherschützer. Die Verbraucherschützer sehen das aber anders. Die sagen, dass diese Nutzungsbedingungen, gegen die sie geklagt haben, dass die zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen gehören und da wären die Verbraucherzentralen wieder zuständig. Aber das ist eine ziemlich holprige Hilfskonstruktion und deswegen fordern die Verbraucherzentralen von der Politik auch, also als Vertreter für Verbraucher immer dann klagen zu können, wenn ein möglicher Verstoß die Verbraucher betrifft. Und der Bundesverband schreibt hier auf seiner Webseite, man brauche dringend eine erweiterte Klagebefugnis und die neue Bundesregierung müsse eben auch eine entsprechende Regelung schaffen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Verbraucherzentrale durchkommt, dass Google auch in der letzten Instanz verliert. Was passiert dann? Tja, dann könnte Google mit einem eher läppischen Ordnungsgeld bestraft werden. Und das schreibt die Süddeutsche.de, dürfe im Vergleich zu Googles Umsatz, also 15 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal, vermutlich eher gering ausfallen. Sollte Google aber danach weiter nicht reagieren, drohen weitere Strafzahlungen. Und die SZ schreibt hier, gewinnen die Verbraucherschützer auch in höheren Instanzen, möglicherweise bis hinauf zum Bundesgerichtshof, dann würde Google seine Klauseln für Deutschland aber wahrscheinlich ohnehin ändern. Und Sie zitieren hier einen Anwalt, Daniel Nagel, Anwalt für Datenschutzrecht aus Stuttgart, der sagt hier, Zitat, Google wolle schließlich nicht als böser Konzern wahrgenommen werden. Am Ende seien die Nutzer die Kunden von Google. Und ich würde sagen, ich fand diesen Vergleich von Netzpolitik ganz schön mit der Steinschleuder. Ich glaube, die Steinschleuder hat auch ein ganz ordentliches Loch hinterlassen bei Google. Die Verbraucherzentralen versus Google. Immer wieder schön, immer wieder spannend, die Geschichtchen. Vielen Dank für diese Webshow, Martina Schulte.